1994. Er wird Dagobert genannt, weil er genauso geldgierig ist wie die Comicfigur, der Kaufhauserpresser Arno Funke. Schon seit Jahren ähnelt die Suche der Polizei nach Dagobert einem Katz-und-Maus-Spiel. Angefangen hat die Geschichte am 25. Mai 1988. Im Berliner Kaufhaus des Westens, KDW, explodiert eine Bombe. Kurz danach geht Dagoberts Erpresserschreiben ein. Er fordert 500.000 D-Mark. Andernfalls würden bei neuen Anschlägen auch Menschen sterben. Mit Intelligenz und Witz führt Dagobert die Beamten 6 Jahre an der Nase herum. Aber ein Spiel ist das für ihn nicht. Der Erpresser will einen Teufelskreis durchbrechen, in den er durch seine Krankheit geraten ist. Er hat schwere Depressionen, er denkt an Selbstmord und er will sich deswegen an keine Regeln mehr halten. Nebenbei wird er so mal eben um 500.000 Mark reicher. Verbrechen lohnt sich also, das hat er gelernt. 1994 aber fassen ihn die Beamten schließlich. Das Landgericht Berlin verurteilt ihn zu 7 Jahren und 9 Monaten Haft. Ein Jahr später hebt der Bundesgerichtshof in Karlsruhe das Urteil auf und fällt ein härteres. Dagobert wird zu 9 Jahren verurteilt, von denen er 6 absitzen muss. Was sonst geschieht? Roman Herzog wird am 23. Mai neuer Bundespräsident. Er setzt sich gegen den Sozialdemokraten Johannes Rau durch und tritt die Nachfolge des nach 10 Jahren aus dem Amt scheidenden Richard von Weizsäcker an. Außerdem, seit dem 1. April können Frauen bei der Hochzeit ihren Mädchennamen behalten. Michael Schumacher wird erstmals Formel-1-Weltmeister und die Deutschen grölen Helge Schneiders Katzeklo, ein Riesenhit, mit dem Schneider berühmt wird. Bald zeigt sich, dass Schneider nicht nur Komiker ist, sondern auch Drehbuchautor, Musiker, Buchautor, Schauspieler und Regisseur. Das Special 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland finden Sie auch im Internet unter wissen.de/brd.